An die Träumerin von Phyrrhus Marti aus Gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. An die Träumerin von Phyrrhus Marti. Wo liegt die Welt, in der dein Blick versinkt? Auf welchem hohen, augentrückten Sterne? Was suchst du in der nebelhaften Ferne, wohin kein Wunsch, kein Sehnen jemals reicht? Die Blume der Vergangenheit vielleicht, auf welcher der Enttäuschung Träne blinkt? Starrt aus verhüllter Zukunft Morgengrauen ein geisterhaftes Schreckbild dir entgegen? Kannst du dem Schicksal fortan nicht mehr trauen, weil du dein Glück gesucht auf falschen Wegen? Blick aus, halt Umschau in den Erdenräumen. Millionen Seelen wohnen auf dem Runde, und fast in jeder Brust klafft eine Wunde. Ein listiger Verführer ist das Träumen, der unseres Lebens beste Kräfte stiehlt, nach einem bloß gemalten Himmel schielt. Was ist es, das den Menschen glücklich macht? Ruhm, Schätze, rastloses Vergnügen? Der Unersättliche kennt kein Genügen. Versenke er in einem Freudenschacht, er wüsste nichts von reiner Herzenswonne. Wer sehen will, der blickt nicht in die Sonne. Wer Rosen liebt, trägt keinen ganzen Hain. Wer ruhelos nach Freuden jagt, dem bleibt die Freude stets versagt. Die lächelt dem Bescheidenen allein. Wem Gier und Hochmut nicht den Blick umfloren, wer sich im Lebenswust nicht selbst verloren, sich nicht in der Genusssuchtsumpf gefällt, der findet seine Heimat in der Welt. Verlier dich nicht in deiner Sehnsucht ferne, lass dich in eine Traumwelt nicht entrücken. Kein Wunsch, kein Sehnen reicht bis an die Sterne. Nur was das Herz umschließt, kann uns beglücken. Ein Meer sind Zukunft und Vergangenheit, auf dem erloschener Glanz und Schatten schweben. Für eine Menschenbrust ist es zu weit, und seine Brandung macht das Herz erbeben. Kannst du dein Los in treue Hände legen? Kannst du auf Erden eine Lücke füllen? So suche nicht Genuss auf falschen Wegen. Lass nicht von Trugwerk deinen Blick umhüllen. Was du besitzest, sei dir nimmer feil um Scheingold, das in deiner Hand zerfließet. Du erntest Schmerzen von erhofftem Heil, wenn sich dein Arm der Träumerei erschließet. Lass deine Augenlicht für uns erglänzen. Den Vogel lädt die Blumenau zu Gast, er wählt sich einen kleinen grünen Ast. Es findet sich das Glück in engen Grenzen. In unserer Mitte bleib mit deinem Sehnen. Erhelle deines Freundes Angesicht. Du bist sein Strahl, entzieh ihm nicht dein Licht. Gib ihm nicht anstatt dessen Schmerz und Tränen. Ende von An die Träumerin von Phyrrhus Marti.